aus dem Abschnitt Juden und Frauen. Der Hebräer, der das psychologische Studium seiner Kundschaft sorgfältiger betreibt als der Kaufmann arischer Herkunft, weil er ja seinen Erfolg weniger in der Güte der Ware als in der Ausnutzung der menschlichen Eitelkeiten und Schwächen sucht, hat von jeher die Eigenheiten des weiblichen Naturells ausgewittert und die Schwächen der Frauen meisterlich zu benutzen gewusst. Jedenfalls ist es Tatsache, dass die jüdischen Schaufenster wie mit hypnotischer Kraft die große Masse der weiblichen Neugierigen zu bannen wissen. Zweifellos wirken solche Künste mit, um den jüdischen Geschäften einen stärkeren Zulauf zu sichern als anderen, aber doch reichen sie nicht aus, um gewisse fast rätselhafte Erscheinungen zu erklären. Es ist vielmehr die Persönlichkeit des Juden selber, die auf viele Frauen mit geradezu suggestiver Gewalt einwirkt. Hier gilt es, den Schleier über einen dunklen Gebiete zu lüften, an dem die Mehrzahl unserer Zeitgenossen ahnungslos vorübergeht und das doch aufgedeckt werden muss, um den unheimlichen Einfluss des Juden erklären zu helfen. Unter unserer weiblichen Jugend richten die vielen tausende jüdische Genüsslinge eine Verheerung an, die allein schon hinreicht, unser Volk zugrunde zu richten, auch wenn die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und sozialen Schäden außer Betracht bleiben. Kein Zweifel, den weitaus meisten Gebildeten von heute ist ja das eigentliche Wesen des Juden völlig unbekannt, ja geradezu unverständlich. Ist doch von jeher gerade unsere Unterhaltungsliteratur von den jüdischen Schriftstellern in raffinierter Weise dazu benutzt worden, ein völlig falsches Bild vom Juden zu zeichnen. Mit einem schlau berechneten Appell an die deutsche Rührseligkeit hat man Juden und Jüdinnen stets als edelgesinnte, harmlose Wesen dargestellt, als unglückliche Dulder, behaftet mit dem ewigen Schmerz darüber, dass sie unter Vorurteilen und unbegründetem Hass boshafter Christen schwer zu leiden haben. Durch keinerlei ethische Bedenken beeinträchtigt, trägt der Hebräer seine Begier offen zur Schau und entfacht dadurch im anderen Geschlecht verwandte Gefühle. Das Naturell des Weibes ist anpassungsfähig, es nimmt unwillkürlich und unbewusst die Denk- und Empfindungsweise des Mannes an, mit dem es in nähere Berührung kommt und für den es Sympathie empfindet. In der Nähe eines edel empfindenden Mannes wird auch das Weib seine ganze innere Hoheit und Vornehmheit bewahren, aber ebenso ist es in Gefahr, in der Nähe des niedrigen Lüstlings zur Gemeinheit herabzusinken. Nach Erzählung einer Anzahl von Vorfällen. Charaktervolle und edel geartete Frauen empfinden eine unüberwindliche Abneigung gegen Juden und alles Jüdische. Ja, sie fühlen mit feinem Instinkt das Abstoßende des jüdischen Wesens heraus, wo es selbst einem scharfen Männerauge noch entgeht. Schwache und eitle Frauen sind dagegen dem Einfluss des Hebräers willenlos preisgegeben. Es scheint, als ob Rassenmischungsverhältnisse hierbei eine Rolle spielen. Der artstarke, rassisch reine Mensch empfindet deutlich das Fremdartige und Feindselige des jüdischen Wesens und meidet den Verderber bewusst oder instinktiv. Im Rassenmischling aber sind alle jene feinen Instinkte sichtbarlich ausgelöscht und er wird darum widerstandslos das Opfer des Betörers. So lässt sich, wenn man will, eine höhere Vernunft in diesen Vorgängen entdecken. Es ist, als sei der Jude unter die Menschen gesandt, um alles in seinen Lebensinstinkten Geschwächte, alles Entartete und Minderwertige verderben und vernichten zu helfen. Eine solche Erklärung könnte tröstlich erscheinen, wenn es nicht den Anschein hätte, als ob gerade ausgeprägt germanische Frauentypen das besondere Ziel jüdischer Nachstellungen bilden und nur zu oft den Umstrickungen des Juden zum Opfer fallen. Wie der Jude in allen Stücken den entschiedenen Gegenpol des germanischen Menschen darstellt, so auch in dieser Hinsicht, und gerade der Geschlechtsgegensatz beider Rassen scheint verhängnisvoll und verwirrend zu wirken. Jedenfalls ergibt sich aus solchen Beobachtungen wie das dauernde Nebeneinanderleben der germanischen und jüdischen Rasse für die erstere ein schweres Verhängnis bedeutet und unabwendbar zum germanischen Sitten- und Rassenverfall führen muss. Das Rätsel des jüdischen Erfolges, vierte Auflage. Regierungsrat Rudolf Martin. Zur Beurteilung der treibenden Kräfte in der deutschen Politik vor dem Kriege liefert das Buch des Regierungsrates Martin »Deutsche Machthaber« von 1910 wertvolle Beiträge. Darin heißt es: Die Macht der großen Juden ist in rapider Zunahme begriffen. Unter den Juden Deutschlands stehen die Rathenau, J. Löwe, James Simon, Arnhold wie Könige da. Durch Ballin und Hollmann, ehemals Staatssekretäre des Reichsmarineamtes, dann Vorsitzender des Aufsichtsrates der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, können sich die Rathenaus zu jeder Tageszeit mit dem Kaiser telefonisch verbinden lassen. Sie haben es gar nicht erst nötig, sich an Dernburg, Rheinbaben, Breitenbach, Kretke oder Tirpitz zu wenden. Bei Emil Rathenau verkehren fast alle Staatsminister und Staatssekretäre. Wer diese Zusammenhänge nicht kennt, soll nicht den Anspruch erheben, dass sein Urteil in sozialen, wirtschaftlichen und politischen Fragen richtig sei. Nicht selten findet man in Sonderheit auf der rechten Seite des Reichstages oder Abgeordnetenhauses eine harmlose Unkenntnis der realen Machtzusammenhänge in Deutschland. Ballin steht dem Kaiser mit seinem Rat zur Verfügung, so oft er auf den Gebiete der auswärtigen und inneren Politik, in Marinesachen oder in Personalfragen eines Ministerwechsels gewünscht wird. Bülow und Lucanus, die beiden großen Meister in der Behandlung der Psyche Wilhelms II., haben keine größeren Erfolge aufzuweisen als der kleine, unscheinbare und doch so mächtige Jude aus Hamburg. In der Provinz hat man über die gesellschaftlichen Beziehungen jüdischer Verleger demokratischer Blätter eine ganz falsche Vorstellung. Man ahnt nicht, wie eng die Hofgesellschaft und Diplomatie mit diesen Kreisen verbunden ist. Wir fügen noch hinzu: An dieser Verbindung des Hofes mit dem Judentum, die gleichbedeutend war mit einer fast luftdichten Absperrung der Träger des deutschnationalen Geistes, ist die deutsche Politik gescheitert und Deutschland zusammengebrochen. Ein Tirpitz, ein Fürst Solms-Hostmar, wurden, wenn sie um Gehör baten, schroff abgewiesen. Ballin und was hinter ihm stand, hatte jederzeit Zutritt und Gehör zu Wilhelm II. Wer vom Juden ist, stirbt daran. Professor Friedrich Delitzsch: Wenn wir nach dem Zeugnis aller alttestamentlichen Propheten annehmen müssen, dass in Israel und Juda die Sittenlosigkeit einen nicht mehr überbietbaren Grad erreicht hatte, dass Ungerechtigkeiten aller Art ungestraft verübt wurden, dass Rechtsbrüchigkeit, Hinmorden unschuldiger Menschen, Ehebruch, Bedrückung von Witwen und Waisen, Hurerei von Volk und Priestern und so weiter an der Tagesordnung waren, so bezeugt dies nur die grenzenlose Rechtlosigkeit, die in den beiden Duodez-Staaten fortdauernd herrschte. Die große Täuschung, Band 2, Seite 35. Bis vor wenigen Jahren bildete das Handbuch der Judenfrage die einzige umfassende Zusammenstellung von Urteilen über das Judentum und musste daher möglichst vollständig gehalten sein. Nunmehr hat aber Stauf von der March im Deutschen Volksverlag, Dr. Ernst Böpple, München, eine umfängliche Sammlung solcher Urteile unter dem Titel »Die Juden im Urteil der Zeiten« erscheinen lassen, weshalb die vorliegende Zusammenstellung auf das Notwendigste gekürzt werden konnte.